Stinkauge. Stinkauge. Stinkauge. Stinkauge. Stinkauge. Stinkauge. Stinkauge. Deutschen oder Europäern, die sich mit Thailändern einlassen, das die natürlich versuchen. Das ist jetzt auch wieder Sache vom Niveau her und vom Geist her, natürlich so schwer wie möglich ein Kind von dem Mann zu bekommen, damit sie praktisch abgesichert sind und in Deutschland bleiben können, auch wenn sie der Mann verlassen sollte. Und ich muss sagen, das zeugt halt auch für meine Frau, dass sie da Verständnis hat und das halt so sieht, dass sie sagt, zuerst muss sie selbst Fuß fassen, bevor wir ein gemeinsames Kind haben zusammen.